Ja, nur ich kenne ja niemanden. Ach komm, ey. Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren. Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Hallöchen. Hallo. Mich blendet die Sonne. Ich muss mich mal woanders hinstellen. Diesmal hat Stefan mich besucht. Ja, in deinem Vierteljahr. Und da ist noch eine Statistik rausgekommen. Jeder Vierte ist ja arbeitslos. Ja, aber dafür? Die sozial, wie sagt man, am schlechtesten ausgestattete Gegend, würde ich mal sagen. Aber ich habe mindestens drei Freunde, denen es nicht so geht. Ja, einer muss ja die Statistik brechen. wir haben mal gesehen, hier ist ein neuer Park. Eigentlich wollten wir da hingehen. Aber der ist noch nicht offen. Der ist noch nicht eröffnet. Wir wollten den eigentlich jetzt im Podcast eröffnen. Aber ohne Champagner und Gäste ist es doof. Macht ja keinen Spaß, ja. Ja, das ist wahr. Obwohl Gäste sind hier genug. Wir sind ja an einem Knotenpunkt. Also ich sehe keinen. Stimmt. Nein, ihr hört hier bestimmt ein paar Verkehrsmittel ab und zu mal hin und her fahren. Sag mal genau, wo wir hier sind. Ja, das hier ist U-Bahnhof Hellersdorf. Jetzt, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ja, es ist noch ein Stückchen von mir entfernt. Ich wohne doch ein bisschen weit am Waldrand. Ja, das musstest du jetzt ja sagen. Ja, das muss ich sagen, weil Hellersdorf, da denkt man immer an so einen sozial schwachen Bezirk, wo jeder Vierte arbeitslos ist. Ja, genau. Stimmt, bei uns in der Familie haut das auch hin. Echt? Julia und ich haben einen Job. Ja. Leo und Lena nicht. Ah, es stimmt auch. Aber ist ja nicht jeder Vierte. Nein, jetzt lass uns mal die Seiten tauschen, Steffen. So, yes. lass uns mal ein bisschen hier bewegen. Ja, wir haben heute eine ganz lockere Sendung ohne festes Thema. Ja. Ihr könnt weiterhin trotzdem abstimmen. Richtig. Unter abstimmung.juba.de. Genau. Genau. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, zwei Sendungen noch. Ja. Und da hatten wir aber ein Thema zur Wahl gestellt. Passt ja. Ne? Darüber können wir jetzt ja gleich reden. Ja. Und zwar? Der Volksentscheid am 26. war der, müssen wir ja schon sagen. Für uns ist er erst. Genau, also wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Aber ihr wisst es garantiert. Wenn aber ihr ich ahne auch, wie es ausgeht. Ja, naja, ich muss sagen, ich habe mich so die letzten Wochen nicht wirklich mit beschäftigt. Hast du dich überhaupt mal mit beschäftigt? Weißt du, worum es geht? Also ich habe den Zettel da mir nicht durchgelesen. Echt nicht? Also das ist das Mindeste, was ich getan habe, aber da habe ich auch schon... Nein. Also ich sag mal so wie ich es verstanden habe, es geht darum, der Senat hat ja, oder das Schulgesetz gibt ja vor, dass Ethik ein Pflichtfach ist. Ja. Und die Schüler dürfen freiwillig als Zusatzfach Religion nehmen. Ne? Also es geht um Ethik und Religion oder Religion. Und jetzt gibt es eine Bürgerinitiative, die heißt Pro Redi, beziehungsweise Freie Wahl. Sind es dieselben oder sind es zwei verschiedene? Das weiß ich gar nicht. Ja, eben. Also ich höre immer mal Freie Wahl oder Pro Redi. Und hier ist schön. Und die sind halt dafür, dass man beides wählen kann sozusagen. Man kann sich entscheiden, ob man Ethik oder Religion machen will. Genau, oder, das ist auch ein Unterschied. Ne? Also genau. Der Senat, also so wie es im Moment ist, muss man Ethik machen und Religion ist Wahlpflichtfach. Genau. Und, Wahlpflichtfach ist falsch. Lass uns mal hier was sagen. Na doch, ist ein freiwilliges Zusatzfach. Nee, da gibt es ja wohl Unterschiede. Aber da, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da so ein paar Hintergrundinfos noch hatte, die nämlich nicht in dem Flyer steht. Ja, also, Religion ist jetzt ein zusätzliches Fach, ne? Genau. Also Wahlpflichtfach ist falsch, weil da ist ja das Wort Pflicht drin. Ne? Wahlpflichtfach wäre, wenn ich die Wahl zwischen zwei Fächern hätte. Genau. Ey, wir dürfen uns hier nicht verlaufen, das verlieren wir uns nicht. Okay. Ja. Lass uns dann einfach hinsetzen. Ja, und zwar ist es so. Setzen wir uns mal in die andere Richtung, oder? Und zwar, ja, müsstest du egal, wohin du auch immer gucken möchtest. Ja, Hauptsache nicht in die Sonne. Und zwar ist es so, also Pflichtfach. Ethik ist das Pflichtfach und Religion kann man zusätzlich machen. Ja. Und die Pro-Reli-Vertreter möchten, dass Religion zum Wahlpflichtfach wird. Das ist also, dass man die Wahl hat zwischen Religion oder Ethik. Ne? Aha. Und ja, die Message geht wohl nicht so genau daraus hervor, muss man auf die Pro-Reli-Webseite gehen. So wie es sich anhört, wollen die einfach nur den Religionsunterricht an den Schulen fest etablieren. Ja. Und die wollen Ethik nicht? nee, das stimmt. Also nicht als festes Fach. Das ist, die wollen nicht, dass jeder Schüler Ethik machen muss. Ja, weil es ja auch Blödsinn ist, wenn man Ethik und dann Religion hat. Sie wollen Religion als Wahlpflichtfach haben, aber damit es fest an den Schulen etabliert ist, damit es einen Rahmenlehrplan dafür gibt, den es jetzt nicht gibt. Und im Moment können die Schulen sagen, nee, wir haben keine Leute für Religion, also es gibt keine Religion. Das ist ein Wahlpflichtfach, muss es halt bereitgestellt werden. Ne? Ja, aber also ich bin da so... Na, etwas zwiespältig, weil auf der einen Seite Ethik, was ist Ethik? Was ist Ethik? Was lernt man in Ethik? Umgang mit anderen Menschen und anderen Glaubensrichtungen und Religionen. Ja, so ja, aber sein, das ne? ist doch allgemein, oder? Ja, da bin ich da auch der Meinung. Man das alle sollten mal alle, kennen. Genau, das finde ich auch. Also richtig. Das war auch mein erster Gedanke. Religion ist doch speziell auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also mein erster Gedanke war auch gewesen, Ethik sollten alle gleichermaßen lernen, um alle Religionen kennenzulernen. Genau. Und man sollte die Kinder auch nicht aus dem Klassenverbund reißen, indem man sagt, so, die machen Religion, die machen Ethik. Aber um Kinder handelt es sich gar nicht, wie ich festgestellt habe, weil das erst ab der 7. Klasse geht. 7. bis 10. Ne, soll das sein. Hm? Genau. Ja, also ich, wenn ich an meine Schulzeit denke, da gab es Ethik noch nicht als Fach. Aber Religion gab es schon und das konnte man freiwillig machen. Genau, das ist aber kein Wahlpflichtfach. Also es ist ja Wahlpflichtfach. Wenn die Schule es wahrscheinlich angeboten hat. Genau, das ist sowas wie in manchen Schulen halt der Panischunterricht gibt. Genau, aber deshalb, um das mal abzukürzen, also ich bin auf jeden Fall für die Variante des Senats. Und zwar, dass Ethik ein fester Bestandteil des Stundenplans ist und wer Religion machen will, der kann das gerne zusätzlich tun. Ich glaube, den Religionverfechtern wird das auch das Kreuz brechen. Das passt gut, Kreuz. Dass das halt nicht so richtig rübergekommen ist, was die eigentlich wollen. Jetzt sieht es so aus, als wenn sie einfach nicht dieses gemeinsame Fach Ethik wollen. Aber ja, letztendlich ist das gar nicht das, was sie wirklich beabsichtigen. Und ich habe vorhin vor der Aufzeichnung schon zu dir gesagt, dass sich jetzt so, was ein paar Tage vor dem Volksentscheid sozusagen noch sich noch abspielt, so mit gerichtlichen Vorgehensweisen, finde ich total Kinderkacke, weil dann wird ja eigentlich der eigentliche Ja, sag Sinn, mal, was da war. Da war es ging wohl darum, dass die Initiative gegen vorgegangen ist, dass der Senat nochmal Anzeigen in Zeitung geschaltet hat. Also 30er-Zone, man hört. Ja. genau, dass der Senat nochmal Anzeigen geschaltet hat und das auf Steuerkosten. Und da haben sie wohl, das erste Gericht hat wohl dem Senat Recht gegeben und dann das zweite Gericht hat dem Senat nicht mehr Recht gegeben. Aber trotzdem sind die Anzeigen natürlich erschienen. Da muss man auch sagen, das ist unfair, ist es schon. Ne? Diese Initiative muss sich, weiß ich nicht, aus was für Geldern die sich finanzieren. Und der Senat, der nimmt es aus den Steuern. Also es kann ich schon nachvollziehen, ne? Ah, gut, das könnte man jetzt sicherlich sehr lange diskutieren. Das ist ein sehr kontroverses Thema. Da gibt es viele. Aber letztendlich könnte man auch sagen, die Pro-Reli-Front hat natürlich auch den Senat in diese Situation gebracht, dass er irgendwie jetzt das kommunizieren muss, was richtig ist. Und diese Kommunikation kostet nun mal Geld. Eigentlich könnte man fast meinen, beim Volksentscheid müsste die Partei auch der Gegenseite ihre Argumentation finanzieren. Ja, weil woher soll es der Senat dann nehmen, das Geld? Das wäre auch fies, ne? Wenn die Initiative schon sagt, nur der Senat sollte nicht auch Steuergelder nehmen, dann da sollen sie noch was abgeben. Mundtot gemacht auf die Art und Weise noch. Ja, woher soll das Geld nehmen? Aber also ich sag mir, wenn die sich schon darum kümmern, dann haben sie wahrscheinlich keine eigenen Argumente, um die Leute zu überzeugen. Wer ist der der bekannteste Pro-Reli Fürsprecher? Die freie Wahl, ist es doch Pro-Reli, ne? Also ich denke mal, das ist dasselbe. Natürlich Günther Jauch. Ja, hört man jetzt im Berliner Radio sehr häufig. Ja, und da gab es, das kann ich bald nicht mehr hören. Und da gab es ja auch noch Streit mit Klaus Wowereit irgendwie, ne? Echt? So, kannst du mal kurz, mein Handy klingelt, ich glaube. Wir haben einen Telefonanrufer in der Leitung. Der 50-50-Joker. Ah, alles klar. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an vorangegangene Sendungen, wo Stefan das Spielchen mit mir getan hat, um sich so um die Aufnahme zu drücken. Nein, ich hoffe nur, dass ihr jetzt keine Geräusche gehört habt. Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile über Pro-Reli gesprochen. Wollen wir das Thema jetzt erstmal kurz abhaken? Was denn? Was lässt denn du, Stefan? Das muss man jetzt dazu sagen. Weil ich ja noch mein Handy in der Hand habe, wollte ich gerade so hier. Das hat René gar nicht gemerkt. Nee, ich habe mich gewundert, warum du mit dem Mikrofon so komische Bewegungen machst. Stefan hat sich das Mikrofon ans Ohr geführt. Alles gut, Stefan. Zum Glück war es kein Bügeleisen. Ja. Also um das abzukürzen, ich gehe fest davon aus, dass der Volksentscheid nicht erfolgreich sein wird. Scheitern wird quasi. Richtig. Ja, ich gehe auch davon aus, weil ich glaube nämlich, dass viele Leute gar nicht verstanden haben, was die Pro-Eli-Seite will. Ich habe heute erst festgestellt, dass das ja schon am Sonntag ist. Genau. Ich wusste es gar nicht. Ja, natürlich gehen zwei Lokale. Wie sonst? Kann ich dir den Zettel mit? Briefwahl. Ja, das ist ein bisschen spät jetzt, oder? Ja, also ich glaube, ich werde da nicht hingehen. Sage ich jetzt einfach mal. Ist ja, zwar jetzt. Aber jetzt ist natürlich wieder ein Punkt für die Leute, die den Volksentscheid einberufen haben, weil die natürlich auf jeden Fall gehen werden. Natürlich. Aber wir haben es ja auch schon beim Flughafen Tempelhof gesehen. Das zu erreichen, ist schwer, das durchzusetzen, weil man braucht, glaube ich... Aber auch da war noch eine Misskommunikation gewesen von denen ihrer Seite, oder? Dass man auch nicht wirklich verstanden hat, was sie eigentlich wollen. Ein Viertel aller Wähler müssen ja für diesen... für diese Sache sein. Ne? Aber das ist jetzt auch die interessante Frage. Wofür stimmst du denn dann? Wenn du... Na, man muss ein Kreuz bei Ja oder Nein machen. Ja, und für wen? Na, also auf welcher Seite? Wenn man... du willst jetzt von mir wissen. Das war doch beim Flughafen Tempelhof auch so eine kritische Sache. Ja, man muss... ich denke mal, man muss... wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist, muss man Nein sagen. Ne? Das habe ich halt auch nicht immer so richtig verstanden. Ha. Aber ist egal. Wir sind gespannt, wie es ausgeht, aber unsere Tendenz... Anti-Reli. Kontra-Reli. Ich habe ja meine noch gar nicht äußert. Achso, dann erzähl doch nur kurz. Nee. Also doch nicht. Nein, also ich hasse keinen. Ich glaube auch, dass alles so gut ist, wie es jetzt ist. Ja, weil für dich ist es ja, glaube ich, noch brandaktueller, weil dein Kind kommt ja bald in die Schule. Eines deiner Kinder. Ja, und da geht es mich schon los. Günther ja auch sagt, die Kinder sollen selber entscheiden, was sie machen. Hm. Ja, die Sache ist, es sind ja keine... Es gibt, die entscheiden es ja nicht. Also, nein, wenn ich dann Eltern an meine Kinder denke, würde ich sagen, ja klar, die Eltern entscheiden das. Aber es geht ja gar nicht um Kinder. Also ich finde das alles ein bisschen schwammig rübergebracht. Also man weiß nicht wirklich, was sie eigentlich wollen. Ja. Also für mich klingt das so, und das hat doch meine Entscheidung bekräftigt, für mich klingt das so, als würden sie den gemeinsamen Ethikunterricht abschaffen wollen. Ja. Und ich weiß, dass sie es anscheinend ja nicht wollen, aber... Hm. Ist blöd kommuniziert. Also ich habe ein Plakat von den Linken gesehen, da steht Die haben nochmal Post auch geschickt, ja. Gregor steht, Gysi hat mir persönlich geschrieben. Liegt noch so zu Hause. Entschuldigung, ich bin ein bisschen Politik verdrossen. Ach, ich weiß es auch nicht. Ja, okay, ist ja auch egal. Lass uns das Thema abhaken. Genau, Schluss mit Politik. Wenn ihr wollt, dass wir drüber reden nochmal, dann wir haben es, wie gesagt, noch zur Wahl stehen. Ja. Genau. Ja, dann müssen wir noch nachholen, das haben wir letzte Sendung vergessen, wegen der Glühbirne. Unsere Sendung vom 1. April mit den April-Scherzen. Da wollte ich nochmal richtig stellen, dass natürlich René sein Traum mit dem Football alles nur ein April-Scherz war. Ja, lustig war aber gewesen, ich habe recherchiert und es gab Tatsache in diesem Zeitrahmen gerade Diskussionen um die um ein Finanzbudget, wo auch halt die NFL Europa im Gespräch war. Aber das wäre jetzt reiner Zufall gewesen. Also der war von... Wollen wir auch nicht, das war von mir. Genau. Okay, alles klar, das war der Joke. Wo du gerade Glühbirne sagst, ich habe neulich ein interessantes Ding gesehen, wie aus einer LED, einer kleinen Knopfbatterie und einem Magneten ein sogenannter Throwy wird. Und zwar haben sie das in New York scheinbar gemacht. Da haben die diese LEDs, die man kennt, über die wir auch in der vorherigen Sendung gesprochen haben, halt an eine Knopfbatterie gemacht, ne? Plus- und Minuspol, dann mit Klebeband umwickelt und einen Magneten ran. Ja. Ach, einen Magneten? Achso, ja. Und die dann sind sie in der Nacht, haben die ganz viele von so einen Dingern gehabt und die leuchten natürlich alle, die werden von dieser Batterie betrieben. Und dann haben die halt an diese Wand geworfen von diesem Gebäude, was augenscheinlich Metall war. Ja, so. Fand ich ganz cool. Idee, so. Und dann habe ich mich mal, weil... LED-Weitwurf. Wenn du einen Magneten irgendwo ranwirfst, der prallt ja ab und fällt wieder runter, ne? Ja, kommt immer drauf an. Ja, jetzt habe ich mich mal mit da ein bisschen in die Richtung umgeschaut. Und zwar gibt es Magneten. Jo, jetzt gibt es ja gerade Randale, glaube ich. Ja. Aber das ist genau diese Randgruppe, von der du erzählt hast. Also falls ihr Polizeimaterial braucht, wir haben Aufzeichnung. Nee, und es gibt Magneten, die haben eine Größe von, also ein Würfel, jetzt mal beispielhaft, ein Würfel von mit 10 mm Seitenkante, der eine Tragkraft hat von 4 Kilo. Das ist heftig. 10 mm, ne, so klein. Der Magnet kostet 20 Cent. Ach so? Das sind, ist total interessant. Also es gibt richtig Shops im Internet, die Magneten anbieten in dieser Größe. Und da sind Scheibenmagneten, die haben vielleicht die Größe eines Handtellers oder vielleicht ein bisschen größer, mit einer Tragkraft von 90 Kilo. Aha. Ja. Und da sind halt auch mal Gesundheitshinweise dazu, zu diesen Magneten, weil sie halt so extrem kräftig sind. Mhm. Fand ich sehr, sehr cool. Fand ich echt genial, so einen Magneten. Wir kennen nur diese schwarzen, das ist so irgendwie Ferrit oder so. Ferritmagneten heißen die, aus der Schule. Ah, das kommt bestimmt nochmal. Und die anderen, die kannst du dir links am Kopf und rechts am Kopf und die halten. Echt? Ja, wenn du ein Piercing hast, kann sie ja. Oder so. Ja. Ja, vielleicht kommt es ja bald nach Europa. Nein, die gibt's schon. Aber ich dachte, hast du nicht von Amerika gesagt? Nee, achso, dieses Kunstding war in New York und daraufhin habe ich mich damit beschäftigt und habe mal geguckt. Also bei eBay findet man Würfelmagneten. Einfach mal gucken, Würfelmagneten, sehr interessant. Das wird der neue Trend. Sehr, sehr interessant. Ein Trend, nee. Ich meine, jetzt diese Magneten haben ja auch andere nützliche Funktionen. Also da sind da Beispiele, das ist ein Holzbrett. Ein Kühlschrank poppen. Ja, zum Beispiel, du könntest dir selber Kühlschrankmagneten basteln. Du könntest diesen kleinen Magnet, weil die so extrem klein sind, an den Kugelschreiber befestigen und könntest dann den Kugelschreiber, den du am Magnet festmachen kannst. Das ist praktisch. Am Kühlschrank festmachen kannst, ja. Cool. Oder was kann man damit noch machen? Ja, guckt einfach mal, Würfelmagneten. Also das sind schöne Geschichten. Fand ich sehr interessant. Hab ich vorher noch nie von gehört. Ja. Wollen wir jetzt gleich noch ein paar andere Sachen, von denen man nie vorher gehört hat? Ja, vielleicht? Ich bin gerade etwas irritiert, weil den Spruch hier kenne ich. Hier sind vor uns so eine Schilder. Ich sitze da und was? Und esse Klops mit Enmar Klops. Ach, echt? Oh, genau. Hier muss ich mit Leo her. Wenn der das liest, der... Ja, den Spruch habe ich neulich bei jemandem, darf man das sagen, im Yappi-Profil gesehen. Du, was ist ein Yappi? Yappi, ach, sowas wie... das heißt doch... Community halt. Ich sitze da und esse Klops, auf einmal klopft. Ich gehe raus genau und wundere so mir, auf einmal ist er auf die Tür oder irgendwie so. Ja, ne? Genau. Ja. Ich gehe raus und kicke und wer steht draußen? Icke. Genau. Das lasse ich mal Leo aufsagen. Leo kann den Spruch, den ich mir von Leo aufsagen. Das steht ja. Und was steht da noch? Irgendwas mit Vögeln? Ja, du kannst dir das ja mal durchlesen, dann hören wir uns mal schnell... ein bisschen Musik an? Nee, Musik nicht. Ich dachte jetzt erstmal die News. Ach so, ja, genau. Also, René hat ja vorbereitet, wenn er schon keinen Song rausgeholt hat, und zwar seine News. Ja, also ein paar Link-Tipps, ne, für euch. Er will halt versteckte Werbung für seinen Twitter-Account machen. Ja, und zwar unter www.twitter.com/s6523. Ja, das ist halt, immer wenn mir irgendwie ein toller Link zwischen die Finger kommt, dann schreibe ich den dort nieder und eine Auswahl, da hört ihr jetzt mal. Sehr schön. Na, dann hören wir uns das mal an. Wir lesen mal die Sprüche in der Zeit. Genau, und sind gleich wieder da. Wissenschaftsshop. Du willst Gedächtniskünstler werden? Dein eigenes Retro-Radio bauen? Oder bist einfach nur auf der Suche nach einem ausgefallenen, aber sinnvollen Geschenk? Der Bild der Wissenschaftsshop hat einiges zu bieten. Du findest ihn unter www.wissenschaft-shop.de. Browser-Tabs faviconisieren. Wenn du beim Surfen mit dem Firefox viele Tabs geöffnet hast, kannst du diese in der Tab-Leiste auf das Fav-Icon reduzieren. Dazu benötigst du die Firefox-Erweiterung Faviconize Tab. Goalfoid. Du bist nicht so zielstrebig, wie du gern sein möchtest, weil du einfach nicht ehrgeizig genug bist und dir die ganzen Hilfsmittel aus dem Bereich Zielsetzung viel zu kompliziert sind? Vielleicht helfen dir ja die kindgerechten Zielsetzungspläne auf www.goalforit.com. Neuer Sidekick für Harald Schmidt. Harald Schmidt ist ja bekanntlich auf der Suche nach einem Oliver Pocher-Ersatz für seine Sendung. Wenn du auch Interesse hast, dann musst du dir schon etwas Ordentliches einfallen lassen, denn Rob Vegas hat schon ordentlich vorgelegt. Seine Bewerbung gibt es unter www.robvegas.de zu sehen. Kostenlose Hörspiele. Ganz legal und völlig kostenlos kann man unter www.vorleser.net Hörspiele und Hörbücher in CD-Qualität herunterladen. Was die Verpackung nicht verrät. Unter www.abgespeist.de werden Verpackungen von Lebensmitteln unter die Lupe genommen und aufgelöst, was der normale Verbraucher nicht ahnt. Denn abgespeist.de weiß, Etiketten lügen wie gedruckt. Der Butler ist zurück. Wer kennt ihn nicht? Jeeves, den Butler der britischen Suchmaschine Ask. Okay, es ist schon lange her, wahrscheinlich kennt ihn mehr wirklich niemand. Auf jeden Fall ist er jetzt zurück in 3D und man kann ihn unter uk.ask.com Fragen stellen, die er in Sekundenschnelle beantwortet, wenn er sie dann versteht. abgezoomt präsentieren. Eine Präsentation muss den Zuseher aufsaugen und in seinen Bann ziehen. Unter prezi.com kann man Präsentationen erzeugen, die so abgefahren und ich meine abgezoomt sind, dass sogar die langweiligsten Themen Aufmerksamkeit bekommen. So wohnen die Stars. Okay, vielleicht werdet ihr nie reinkommen, aber ihr könnt es aus der Luft ansehen. Die Villen von Stefan Raab, Thomas Gottschalk, Michael Schumacher und. Unter www.betrachter.de gibt es die Satellitenaufnahmen von Google Maps zu den Hütten der Stars. Eisenbahnplattenoptik. Mit dem Tilt-Chip-Maker kannst du deine Landschaftsbilder mit einem Klick die Optik verleihen, als wären sie auf einer Eisenbahnplatte fotografiert worden. Wie sowas aussieht, siehst du unter tiltshiftmaker.com. Multikulti-Prinzessin. Eine politisch korrekte Prinzessin ist ab 28. Januar 2010 im Kino zu sehen. Die dunkelhäutige Prinzessin wird die Hauptrolle im Disney-Zeichentrickfilm The Princess and the Frog spielen. So, wir sind zurück. Wir waren ja gar nicht weg. Genau, wir haben uns nur die News angehört. Ja. Aber das ist Routine. Aber eine Musikpause machen wir dann trotzdem noch. Genau, die kommt dann gleich. Lass uns doch ganz kurz noch, wenn ich dir da nicht in die Quere komme, Fernsehturm. Fand ich sehr interessant. Ja, genau. Da gibt es gerade eine Aktion. Ja, und zwar, ich hatte mich gewundert, ich sehe ja vom Büro aus den Fernsehturm sehr gut. Genau. Und hatte schon Tage, bevor diese Aktion des Behängens des Fernsehturms losging, Leute dran klettern sehen und dachte, ja. Hä, was ist denn da los? Ja. Und es hat sich herausgestellt, da werden Plakate aufgehangen. Also was heißt Plakate? Der Liebesbotschaft. Der Turm des Fernsehturms wird verkleidet, also umwickelt mit einem fast gleichfarbigen Stoff, ja. Wo Liebesbotschaften drauf sind, genau. Genau. Im Hintergrund? Eine Aktion der Deutschen Telekom. Ja, wann konnte man da seinen Spruch einreichen? Das weiß ich nicht, aber ich habe die Woche sehr viel Werbung im Internet dafür gesehen. Achso, die sind handschriftlich, die Sprüche. Ja. Ja. Kannst du dort irgendwie einschicken. Ach, da gibt es schon viele Beiträge drüber, ich wollte eigentlich auch hinmachen. Echt? Mach ich trotzdem. Ja, mach doch. Ja. Nee, ist echt Wahnsinn, was da an Materialkosten draufgehen muss. Ja. Man muss sich die Größe mal vorstellen. Wie hoch ist der Fernsehturm? 365 Meter und ein paar zerquetschte. Ja. Ja, aber jetzt muss man natürlich um die Kugel abrechnen und die Antenne, weil da ist ja nichts dran. Es ist ja wirklich nur die Säule des Fernsehturms. Aber allein der Umfang... Das ist mal wieder eine kreative Idee. Ja. Also echt, mich würde wirklich interessieren, was es kostet, weil diese einzelnen Buchstaben sind allein schon mindestens um die 2 Meter groß. Damit man sie lesen kann. Ja, und jetzt es sind wirklich ganz viele Sprüche. Also ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Es sieht auch total genial aus, diesen Fernsehturm wie mit Graffiti beschmiert zu sehen. Was nicht so toll ist, ist die Werbung für die Leichtathletik-WM oder was ist das? Das ist ein weißes Banner mittendrin, das ist ein weißes Banner drum, so. Wo halt die Sponsoren, nehme ich mal an, oder Mitsponsoren draufstehen. Ja, da hat man noch nicht so viel gehört. Ne? Und gut, es ist ja noch bis August Zeit, aber... Wie lange bleibt das dran? Hast du eine Info? Nein, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob sie schon fertig sind. Also sie sind noch nicht unten angekommen, aber... Also sind sie noch nicht fertig? Ich weiß nicht, ob die Frage ist auch, ob das zwischendurch gewechselt wird oder ob das Das glaube ich nicht. Die sind jetzt schon seit ungefähr seit einer Woche sind die da dran, mit Kletterern, die das da befestigen. Du musst dir mal vorstellen, die Leute kosten ja auch Geld, die das dran machen. Ja, klar. Gut, das zahlt die Telekom. Ja, und dann dachte ich auch noch, Miete muss gezahlt werden für die Werbung, aber der Fernsehturm gehört der Telekom. Der gehört ja der Telekom. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich sogar. Ja, da haben die ja echt aber auch ein cooles Gebäude, ne? Ich meine, das ist das größte Gebäude in Berlin und das mit Werbung zutackern zu können, wahrscheinlich fast sogar kostenfrei. Ja, es muss, glaube ich, ins Stadtbild passen, ne? Ja, es muss ja irgendwie, irgendwas muss genehmigt werden. Vom Senat. So eine Genehmigung kostet wahrscheinlich auch Geld, obwohl die bei der Bürokratie mehr Zeit kosten wird als Geld. Das denke ich auch. Ja. Obwohl, wenn man die Telekom ist, da hat man auch ein gutes Druckmittel. Da sagt man, pass auf, Jungs. 40 Millionen? Dann schalten wir einfach mal Funknetz ab. Eieiei, René. Ja, warst du betroffen? Du hast, ja, logisch. Ich habe ja ich telefoniere im D-Netz. Ein Carrier, der auf den... Richtig. Ist, ja. Aber ich fand es ehrlich gesagt nicht schlimm, weil, mein Gott, passiert halt. War halt Technik mal im Spiel. 3 Stunden Ruhe gewesen. Ja, war doch angenehm. Hat keiner angerufen, ruft zwar sonst auch keiner an. Aber also ich glaube, da übertreiben es wieder einige. Ja, okay. Würde ich sagen, machen wir Musik? Genau. Und dann wird René kurz spielen. Was? Er hat 30 Sekunden Zeit dann. Lasst euch überraschen. Zeit. Wozu? Hä? Gleich nach dem Song und René ist ganz verdutzt. Ich bin selber gespannt. Ich bin so gespannt, ich bleibe jetzt sogar hier. Okay, gleich geht's los. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Was war eigentlich für ein Song? Hast du da rausgesucht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr die Musikrichtung, aber ich hoffe, er hat euch gefallen. Richtig. Und jetzt wird ihr spielen. Der war, möchte ich nur ganz kurz sagen, um unsere Pflicht Genüge zu tun, aus dem Mivio Music Network. PodSafe Music Network. Ja, die haben da, also jetzt Mivio, www.mivio.com oder music.mivio.com, da findet man noch ein paar andere Künstler, wie auch dem eben gehörten. Genau. Okay, spielen. Ja, du kennst das Blockers-Logo, René. Ja. Ich habe mein Chibi mit. Echt? Zeig mal. Es ist schon durcheinander. Und nimm mal hier den Knubbel raus. Warte. Also ich kann dir gleich sagen, Stefan, ich habe als Kind mindestens eine Stunde gebraucht. Echt? Der Podcast wird. Also ich würde sagen, 30 Sekunden gebe ich dir. Wie geht denn der hier raus, den Nippel? Ja, einfach rausnehmen. Du musst den Nippel da nur rausnehmen. Du nimm den doch mal raus. Wie hast denn den hier? Warte mal. Ich brauche ja schon eine Stunde, um den Nippel rauszuziehen. Nee. Ich hab ihn. Der mit seinen Wurstfinger. So, dann würde ich sagen, geht's los. Lass uns dabei am besten unterhalten. Weil das ganze Chibi ist ein, Gott, wie viel sind das? 4x4? Das ist aber sehr cool. Also 15 Kästchen. Und wir haben ja schon von unserer Bloggerin Maite gehört, dass sie damit total überfordert ist. Also man könnte ihr ein Chibi mit Geheimnissen schenken. Scheiße. Und sie würde nie rauskriegen, wie das Geheimnis wirklich heißt. Ja, und bei René, ich glaube, es geht in die falsche Richtung. Also das Chibi, genau, das ist ja sogar in dem Beitrag im Blog mit bei als Foto. Und wir werden es bei der Bloggerparty auf jeden Fall mitnehmen. Für die Kinder ist das was Schönes, glaube ich. Ja, für Kinder ist das zu hoch. Meinst du? Da ist doch schon ein erwachsener Mensch überfordert. Ja, das glaube ich auch. Ja, und das ist halt, das Chibi kennen wir sicherlich noch. Hast du dafür bezahlt, dass du das hier erzählst? Oder warum hast du jetzt... Das kommt mir ein bisschen wie Schleichwerbung vor, muss ich mal jetzt sagen. Da muss man heutzutage aufpassen. Nee, also ich finde es witzig, wenn man sein eigenes Bild jetzt, sein eigenes Foto damit hochmachen kann. Was hast du dafür bezahlt? Ja, nee, sehr, sehr, sehr cool. Ich lasse mal so durcheinander für die Party, weil... Ach, hast du immer noch nicht gewusst. Ja, die 30 Sekunden sind auch schon lange um. Aber ich sehe, die Technik scheint mit irgendwas, da malen die mit irgendwas rum, hier ist nämlich Farbe drin in dem Gerät. Ja. Ja. Nee, sehr, sehr cool. Also das wird auf jeden Fall auf der Party auftauchen, wenn Stefan es nicht wie letztes Jahr den Hubschrauber vergisst auszupacken. Ja, vielleicht musst du einfach dran denken. Oder nicht? So rum kommt es übrigens rein, ne? Da kann man nämlich den Nippel nehmen und rausziehen, würde ich mal sagen. Aha. Aber egal. Schlau, nee, gefällt mir. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall eine gute Geschenkidee, wenn man was braucht. Haben wir das auch? Haken dran? Genau. Abgehakt, Geld verdient. Geld, nein, Geld verdient. Nee, wir haben leider kein Geld für bekommen. Aber wir, das kann man ruhig sagen, wir haben eine Schibi so bekommen. Genau. Ja, was haben wir noch? Ich weiß nicht, hatten wir noch irgendwelche Dinge? Wir können nachher auf jeden Fall mal, wir sind nämlich hier ganz in der Nähe von dem Schaufenster, was Julia zur Verfügung hat. Schaufenster? Ach ja, Julia hat hier hinten ist ein Geburtshaus und hat sie eine große Schaufensterfront, da kannst du mal einen Blick reinwerfen. Aha. Ja. Können wir dann mal machen. Ja, ich wusste ja schon, dass ein Schaufenster ist, aber ich wusste nicht, wo das Geburtshaus ist. Das ist genau hier. Und wann, hier ist auch seid ihr da, wann seid ihr da nächstes Mal beruflich quasi? Beruflich? Du meinst privat? Ja, dann in dem Sinne ist es ja privat. Ja, geplant. Nee, nichts geplant. Kommt in näherer Zukunft. Hm. Ja. Zwei reichen. Auch wenn ich vielleicht irgendwann später bereue, aber alles andere, was jetzt kommen würde, wäre ein Unfall. Na, wenn jetzt doch was passiert, dann hätte ich jetzt gesagt, dass es ein Unfall war. Ach so. Ja, gut. Soll ich das Datum vom Podcast nennen, dann bist du befreit. Ja. Sehr schön. Du hast noch ein paar News. Ich habe eine ganz interessante News auf deinem Zettel gesehen. Achso, welche? Wo mich mehr interessiert. Von deiner Lieblingsserie. Nee, du, gute Zeiten, schlechte Zeiten, hast du gesagt. Richtig. Als Sprungbrett. Ja, da ich kenne ja gute Meldung bekommen. Schlechte Zeiten aus das hast du doch bestimmt in deinem Twitter-Account schon. Nee, nicht. Nein? Also ich bin mit guten Zeiten auch nur daher, dass einige meiner Fernsehkollegen halt auch da tätig waren. Ja. Und ich muss sagen, wenn was ich jetzt so sehe, qualitativ haben die sich echt nach oben gearbeitet. Ja. Muss man mal, also so im Vergleich zu dem Anfängen. Die tägliche Droge des Deutschen. Es guckt aber immer noch keiner, ne? Nein, aber dann muss die GfK mal die Einschaltquotenmessung prüfen. Ich kann sagen, wenn die bei uns Leo und Lena rechtzeitig im Bett sind, dann machen wir einen Fernseher an und das ist das erste Programm RTL und dann läuft es natürlich auch. Und dann sind das die ersten 10 Minuten, die wir die Füße hochlegen können. Ja, finde ich auch. Also das ist in Ordnung. Nein, und zwar die Meldung ging darum, dass... Aber wie in welchem Verhältnis zueinander stehen, weiß ich leider immer noch nicht. Wie? Na, wer mit wem und was und überhaupt. Ach, das braucht man ja auch nicht wissen. Da geht ja eh jeder mit jedem in die Kiste. Ich hatte damals schon gehört, dass der Baro, der spielt den... der fiese Joe Gerner. Ja, dass der eigentlich schon... das ist schon... bestimmt 5 oder 6 Jahre her, wo ich das gehört habe von einem Kumpel von ihm, dass er eigentlich aufhören will. Ach so? Ja. Aber ich glaube, ohne ihn wäre die Serie auch doof. Da würde was fehlen. Wahrscheinlich. Ja. Und ich habe neben dieser Meldung, die gleich kommt, habe ich auch neulich erst gelesen, dass es wieder ein Pärchen gibt bei GZSZ. Wie ein Pärchen? Was auch privat jetzt. Ach so? Erzähl mal wer. Ja, du verfolgst ja die Serie. Was gibt es denn dazu für Pärchen zurzeit? Ich weiß ja mal nicht, wie die heißen. Ich weiß, wie die aussehen. Beschreib doch mal, wie die aussehen. Lass mich raten. Der Typ mit der Glatze und die Blonde. Der Typ mit der Glatze und die Blonde? Ja, mit den kurzen Haaren, der. Ach so, nee. Ganz falsch, um Gottes Willen. Völlig daneben? Ja, und zwar warte, sag nicht. Warte mal. Der, auf jeden Fall ein Typ. Neulich habe ich noch so gedacht. Warte. Und zwar der Typ mit der Töle und die Fledermaus. Die Fledermaus, genau. Und der Typ mit der Töle ist etwas unpassend, weil der Hund ist ja gestorben. Also war im Verkehrsunfall ums Leben gekommen. In der Sendung? Nein. Der spielt jetzt noch in der Serie mit, aber der müsste in wenigen Folgen... Da sieht man mal, Hunde sollten nicht Auto fahren. Das ist jetzt etwas makaber. Ja, nee, aber du hast recht, die Fledermaus. Neulich habe ich gedacht, sowas kann man nicht spielen. Da hat es gefunkt. Die Küsse sind echt. Ja, aber die Meldung, kommen wir dahin zurück. Ja, zur Meldung. Sprungbrett. GZSZ als Sprungbrett für Musiker. Sie sind ja ein Sprungbrett, Sie haben es jetzt zumindest in unserer Sendung geschafft. Und zwar gibt es ja das Mauerwerk im GZSZ und das ist sozusagen die Nachbildung einer realistischen Berliner Kellerkneipe. Aha, und jetzt soll es so sein, dass mindestens alle 4 Wochen oder in etwa so in dem Dreh eine junge Nachwuchsband die Chance bekommt, dort einen Auftritt zu machen. Sehr cooles Konzept, muss ich mal sagen. Das finde ich ein sehr cooles Konzept. Man erreicht jeden, also 4 Millionen Leute damit gleichzeitig, wird bekannter. Ha. Ne? Und den Auftakt macht die Hamburger Band One Fine Day. Sagt ihr das was? Nee, überhaupt nicht. Okay, die kommt aus Hamburg und Anfang Juni ist die zu sehen. Und die Bands müssen sich bewerben und GZSZ sagt, nach Möglichkeit sollen die natürlich aus Berlin und Brandenburg kommen. Ja, nee, das finde ich sehr cool, weil da merkt man diesen Griff ins reale Leben und auch noch was Sinnvolles zu tun. Und es wurde extra gesagt, es geht um Nachwuchsbands, also es sollen sich jetzt keine neuen Bands bewerben, weil das ist ja unrealistisch. Stichwort auf deinem Zettel gesehen, es gab ja auch andere Bands, die da hervorgegangen sind, ne? Kennst du die auch noch? Ich wusste die nicht, aber den Namen... Auf den Namen wäre ich nicht gekommen, aber jetzt, wo du ihn da war so eine Blonde mit bei. Wo du ihn gleich sagst. Ja. Also, Quizfrage an die Hörer, wie heißt kurz eine Castingband, die aus GZSZ entstanden ist? Okay, und wir geben einen kleinen Tipp. Ist es Just for Fun? Oder Just B? For Info? Ja, oder C? Oder Just for Friends? Oder Just Friends. Just Friends. Ja, Just. Genau. Ja. Ihr erinnert euch sicherlich schon einige Jahre her. Ich kann mich an die Musik gar nicht mehr erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass da was war. Und Fräulein Biedermann. Auch eine. Janettchen. Janettchen. Ich finde die ja grausam. So als Medienmensch finde ich die total grausam. Also was die so. Hat's aber in ihre eigene Seifenoper geschafft. Ja. Und Janet Biedermann ist zum Beispiel auch so ein Beispiel gewesen. Die war ja schon Musikerin. Und ist in die Sendung gegangen, damit sie gepusht wird und um danach ihre Platte. Sie war vorher schon erfolglose Musikerin und haben über diese Sendung, also es stand alles schon so fest, dass sie halt in der Sendung mitmacht, um dann einen Namen zu haben und dann nochmal die Plattengeschichte zu versuchen. Ja, und ich glaube, dass das auch ein Businessmodell ist von gute Zeiten, schlechte Zeiten vielleicht. Ja. Also ich finde, es macht auch was her. Ne? Und weil du gesagt hast, Musik, der Typ von der Fledermaus, ich glaube, der heißt in Wirklichkeit Jörn Schlön. Björn Schlöndorff oder so. Also bin ich mir jetzt nicht sicher. Echt Schlöndorff? Ist der Schlöndorff? Ich glaube ja. Ist auch ein Medienmensch. Ja? Und der hat ja auch schon gesungen in GZS. Und Maike von Bremen, sage ich nur. Maike von Bremen, sagt alles dir was, aber wer hat ist die Sandra das? Gespielt. Was macht die jetzt? Nicht mehr dabei, also zur Zeit. Und Heiko Richter. Nee, wie heißt denn der? Clemens Richter. Nein, wie heißt denn der Typ, der damals gute Zentralzeiten ausgemacht hat? Andreas Elsholz. Andreas Elsholz, auch ein berühmter. Fällt mir gerade spontan ein, also eigentlich habe ich den Namen. Ja, was macht Andreas Elsholz eigentlich? Weiß ich nicht, spielt bestimmt in anderen Serien mit. Letztendlich darf man nicht vergessen, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist eigentlich nur ein stinknormaler Job. Ne? Die Leute gehen dort auch hin, von Montag bis Freitag. Ja, dann haben die auch Urlaub. Und sind die dann raus? Ja. Und Urlaub funktioniert dann so in der Sendung, dass halt an dem Tag, also es ist ja auch Blödsinn, dass es die, ich nehme mal an, die drehen ja nicht an einem Tag eine Folge, die werden im Voraus, also werden mehrere Stücke, die dann... Genau. Also ich weiß nur, dass immer 6 Wochen Vorlauf sind, ja. Nach Möglichkeit. Und da, man merkt ja auch manchmal, dass einige Gesichter dann auf einmal nicht dabei sind und die sind dann entweder gerade krank. Ich hatte mal gehört, wo eine Grippewelle gewesen ist, bei Gute Zeit, waren alle erkältet. Dass es sehr, sehr eng mit den Aufzeichnungen war. Ja. Ja. Ja, manchmal hat man ja auch so, dass einige... Dann lässt man den einfach sterben in der Sendung. Ja? Oder warum lässt man den nicht in der Sendung krank sein? Das wäre auch mal realistisch, ne? Ja. Ja. Wir sind auf dem Weg zur Truman Show. Naja, also wie du schon sagst, so kann man das Thema auch abschließen. GZSZ ist wirklich nicht mehr zu vergleichen mit den Anfangszeiten. Das stimmt. Und ich möchte meinen, ist auch den anderen Sendungen, die es so gibt, unter uns oder so, weit voraus. Ja, das und ich würde mich nicht wundern, wenn es bald den Film gibt. GZSZ als der Film? Naja, kommt ja irgendwann mal wieder ein Jubiläum. Doch, denke ich. Kommt vielleicht so ein Spielfilm. Ach, Quatsch, das glaube ich. Meinst du nicht? Also ich finde, man merkt, dass sie sich so wirklich auch filmeffekttechnisch ziemlich ins Zeug legen. Ja. Also die Übergänge sind gut gemacht. Man merkt sogar Geschichten wie hier, wie heißt der Typ, der gemacht hat, das 5. Element? Keine Ahnung. Der hat so eine Technik, setzt er da auch ein, an dem zwei unterschiedliche Szenen an völlig unterschiedlichen Orten werden im Wechsel gespielt und die sind vom Verlauf her fast identisch. Ja. Auch sowas habe ich schon sehr oft beobachten können genau. In der Sendung. Also Spannungseffekt. Ja, machen viel. Und sie machen auch sehr schön Szenenübergänge. Also und früher war es immer so, Szenen so aneinander geschnitten, knallhart, ne? Ja. So wie Lindenstraße halt. Eine Szene Schnitt, nächste Szene an einem völlig anderen Ort. Und jetzt machen sie, dass diese Szenenübergänge durch Verbindungspersonen, also da ist eine Person aus Szene 1. Die läuft in die Richtung. Die läuft in die andere und übergibt quasi den Zuschauer in die neue Szene, die dann mit den neuen Darstellern. Also muss man sagen. Ich sehe schon, René ist begeistert, das hätte es früher nicht gegeben. Ich schäme mich selber fast ein bisschen dafür, aber für, ich denke, für Filmhochschulabsolventen ist das bestimmt ein interessantes Studienwerk auch, weil. Also sie kommen sicherlich nicht an Kinofilme ran. Und natürlich, auch nicht, wo wird GZSZ produziert? An unserem Medienstandort. Babelsberg. Genau, in Potsdam. Und den kennen ja auch die Leute aus Hollywood sehr gut. Ja. Ja. Genau, ja. Ansonsten, sonst gute Zeiten, schlechte Zeiten mal so viel Zeit im Podcast kosten, hätte schon ich nie im Leben für möglich gehalten. Also da ist doch mal eine Komparsenrolle für uns drin, oder? Ja, ich glaube, da würde ich mich noch so ein bisschen... Wieso? Man könnte ja in einer Komparsenrolle mitspielen, wo man dann rausgeschnitten wird. Das ist doch leicht verdientes Geld. Ein Verbrecher wäre auch cool. Oder, ja, weiß ich man nicht. Geht dann quasi in der Schnittmenge unter. Ja, genau. Einfach über die Straße laufen, kann man da auch. Oder so in die Richtung. Ja. Ach, siehst du, an der Stelle muss ich ja auch mal kurz meine Schwester ins Spiel bringen, die ein sehr großer gute Zeiten, schlechte Zeiten-Fan damals schon war, wo es noch grottenschlecht war. Aha. Sie möge es mir verzeihen, dass ich das jetzt in aller Öffentlichkeit jetzt preisgebe. Ja. Sie hat, wenn ich mich recht entsinne, am Theater mit einer damaligen Darstellerin aus gute Zeiten, schlechte Zeiten fungiert. Also sie war zumindest da hingegangen und da waren, wo da waren sogar zwei. Eine so eine dunkelhaarige Kleine. Das kann ja jetzt jeder sein. Okay, egal. Fledermaus. Ist ja auch egal. Und, nee, schon ganz, ganz lange, ganz lange her. Sie hat auch ein Foto von dem Typen, dem die Bar gehört. Ich bin auch in die Schule gegangen mit einer, die bei GZSZ dann mitgespielt hat. Ja? Was Namenhaftes, was jetzt dabei ist? Oder mehr nein, so an der Bar dabei. Gesessen? Die hat angefangen, ich glaube, die ist als Blinde da reingekommen. Ach, du hast es mal erzählt, genau. Ja. Ja. Aber hat nicht lange gehalten, glaube ich. Ach so. Ja, nee, und... meine Schwester ist halt auch wirklich nach Babelsberg gefahren und hat den Leuten dort aufgelauert. Echt? Und Autogramme? Ja. Aber wie gesagt, sie hatte dann auch wie in so einer Theatergeschichte irgendwie persönlich mit einer oder zwei da zu tun, fand ich. Ja. Was uns wieder dahin führt, wenn man etwas will, dann kann man es auch schaffen. Chaka. Chaka, genau. Genau. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Geburtstagskinder. Weil ich habe festgestellt, der April ist der Monat mit den meisten Geburtstagskindern für mich. Du kannst ja aussuchen, ob wir deinen komischen Song noch mal spielen. Also ich finde, wir haben heute schon so viel von mir gespielt, dass wir das einfach durchziehen sollten. Und dann kommt heute noch jetzt nochmal der Geburtstagssong. Ich habe befürchtet. Ich habe nämlich auch ein Geburtstagskind in der Familie. Aha. Und dann können wir das ruhig mal... Na, da bin ich gespannt. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ja, Geburtstag hat meine Schwester. Nein, und ich weiß es nicht. Ja. Hat die noch oder hat sie schon? Die hat in diesem Monat, du hast von April geredet. Ja. Am 30. Das ist ja der Tag, wo der Podcast rauskommt. Echt? Ja. Wollen wir schnell deiner Schwester gratulieren? Ja. Also liebe alles Limon. Gute zum Geburtstag. Ja, zum 20. Ne, war das. Und danke für die 5 Sterne bei iTunes. Genau. Ja, bleib so, wie du bist und jetzt alles Gute fürs neue Leben. Genau. Ja. Wen hast du als Geburtstagskind noch? Oh, ich habe eine ganze Liste, das kann jetzt dauern. Und zwar muss ich meinem Papa noch nachträglich gratulieren. Alte 60 Jahre geworden. Dann hat noch Sven, Adrian, Anja, Hardy, Jenny und Janet. Also ein sehr geburtstagsreicher Monat. Euch allen herzlichen Glückwunsch. Und Rudi hat Geburtstag. R. hat ja. Geburtstag. Leider darf ich jetzt keine Infos Nein. geben. Ich würde sehr viel und sehr gerne was erzählen, aber ich darf leider nicht. Aber ich freue mich schon, nicht. Wenn ich darf. Ja. Aber ich ahne bei Rudi, der haut jetzt richtig in... Der haut richtig auf die Kacke. Der investiert richtig in die Zukunft. Ja, und... Vielleicht haben wir dann auch demnächst mal interessante Aufzeichnungsorte. Aber lass uns nicht drüber reden. Ja, komm, naja, rutscht es uns auch raus, uns dass er jetzt Zeitungsverkauf... Ach nee, halt. Ja, die Zeitungsgeschichte läuft auch noch, ja. Ja? Das wäre doch mal was, Stefan. Was? Du kommst mal mit zu einer Podcast-Aufzeichnung, wenn wir eine Papieraktion machen. Ach, du Schande. Du musst mitbringen irgendwas Dunkles, was du dir um den Kopf ziehen kannst. Warum? Ja, weil wir müssen das Papier irgendwo her besorgen. Ach so. Wir sammeln ja nicht selber. Ja, verstehe. Nee, das kann man mal machen. Dann fahren wir zu so einem großen... Aufstehen. Ja, komm, ey, einmal kannst du das scheiße. Machen. Also ich bin dafür, dass wir die Zuhörer entscheiden. Blog entscheiden lassen. Schreibt einfach einen Kommentar. No. Stefan vor Präsident. No. Stefan möchte auch Stefan schlafen. Vor Papieraktion. No. Ja, wenn ihr dafür mal. Seid, dass Stefan mal früh aufsteht und nicht wie jetzt immer erst um 11, was? Dann... Ich bin doch kein Student. Nein, stimmt schon. Ab 9 Uhr kann man Stefan telefonisch erreichen am Echt, Wochenende. Ja, am Wochenende. Bin ich immer sehr erstaunt. Echt? Ja, kommt immer drauf an. Aber du hast nie schlechte Laune am Telefon. Warum sollte ich? Ja. Na? Ja. Okay. Sehr gut. In Lob von meiner Mutter soll ich den noch ausrichten. Warte mal. Hat mir Rudi jetzt zum Geburtstag gratuliert? Ja. Ja, okay. Dann Lob von deiner Mutter. Echt? Genau, für die letzte Sendung über die Glühbirnen. Haben uns sehr viel Mühe gegeben, hat sie gesagt. Weißt du, wie sie es anhört? Ja. Wenn das Arbeitszeugnis deutsch wäre. Genau. Ja, sie war sie sehr bemüht. Sie haben sich Mühe gegeben. Ja, nee, schön, dass ihr gefallen hat. Ja, wir haben auch eine Menge dabei gelernt. Richtig. Über Glühbirnen. Über Glühbirnen. Ist ja auch nicht allzu unwichtig. Nein, also damit sind wir doch sehr aktuell, was so die, wie sagt man, gesellschaftlichen Dinge angeht. Ja, hatten wir mal ein gesellschaftliches, aktuelles Thema. So ist es. Früher hatten wir auch von unseren U-Bahn-Fahrten berichtet. Kannst du dich noch an den Capri-Sonnemann erinnern? Ja, aber ich erinnere mich auch gerne in Anführungsstrichen an die Story mit der Blinden. Die Blinde? Das ist noch gar nicht so lange her. Ach Mensch, ja. Wo der blind trifft blind. Ja. War das ein Beitrag? Nee, da habe ich keinen Beitrag drüber. Das habe ich lieber so das ist smart. Ja. Nicht suchmaschinenmäßig erfassbar im Podcast. Genau, wer hätte der Blindenverband Beschwerde eingelegt? Ja, schwerhörig sind sie ja nicht. Gut. So ist Stefan, das. Ey, wir Mensch, haben wieder eine sehr lange Sendung. Lange Sendung. Oh Gott, das ist 4 Minuten. Was? Ja. Ach ja, wegen deiner Musik, ja. Deinen Nachrichten. Und das Lied noch eine halbe Stunde. Ist egal, es ist Sommer, die Sonne scheint, genau, keine Wolke. Ihr liegt Wolke auf der Wiese, sehen. Habt den Podcast gehört und habt euch gefreut, dass wir euch 2,5 Stunden Ruhe beschert. Genau, und zum Abschluss wird René nochmal den Spruch hier komplett vorlesen. Ich versuch's. Nächste Sendung, ich versuche es hinzubringen, dass ihr was macht. Ich sitze da und esse Klops mit Ema Klops. Ich kieke, staune und wundere mir. Eben war sie zu, jetzt ist sie auf die Tür. Ich gehe raus und kieke und wer war draußen? Icke. Ja. So in der Art. Ja, naja, das kann man ja nicht alles richtig. Ich hätte dann rumlaufen müssen und dann hätte man mich nicht mehr verstanden. Genau. Gut, wir gehen jetzt schnell zu dem Schaufenster gucken. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Genau. Erzählt euren Freunden davon. Richtig. Und ich glaube, in 2 Wochen... 2 neue Typen sind in der Stadt. In 2 Wochen? Mensch, da ist doch Feiertag. Ein Glück. Was denn? Ist da schon Feiertag? Das muss ich mal rechnen. Nein, da ist noch kein Feiertag. Ja, ist auch wurscht. Erscheinlich. Ist ja, doch egal. Zeitlos alles. Genau. Vielleicht hört gerade jemand unter dem Weihnachtsbaum unseren Podcast. Ja, dann ist er auch Feiertag. Ja. Okay, ja. Also. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Genau, vergesst die Sonnencreme nicht, wenn er rausgeht. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Und tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.